Die Kindesmörderin von Friedrich von Schiller. Horch, die Glocken hallen dumpf zusammen, und der Zeiger hat vollbracht den Lauf. Nun, so sei's denn. Nun, in Gottes Namen, Grabgefährten, brecht zum Richtplatz auf. Nimm, o Welt, die letzten Abschiedsküsse. Diese Tränen nimm, o Welt, noch hin. Deine Gifte, o sie schmeckten süße, wir sind quitt, du Herzvergifterin. Fahret wohl, ihr Freuden dieser Sonne, gegen schwarzen Moder umgetauscht. Fahre wohl, du Rosenzeit voll Wonne, die so oft das Mädchen Lust berauscht. Fahret wohl, ihr goldgewebten Träume, Paradieseskinder Phantasien. Weh, sie starben schon im Morgenkeime, ewig nimmer an das Licht zu blühn. Schön geschmückt mit rosenroten Schleifen deckte mich der Unschuld Schwanenkleid, in der blonden Locken loses Schweifen waren junge Rosen eingestreut. Wehe, die Geopferte der Hölle schmückt noch itzt das weißliche Gewand, aber ach, der Rosenschleifenstelle nahm ein schwarzes Totenband. Weinet um mich, die ihr nie gefallen, denen noch der Unschuld Lilien blühn, denen zu dem weichen Busenwallen Heldenstärke die Natur verliehn. Wehe, menschlich hat dies Herz empfunden, und Empfindung soll mein Richtschwert sein. Weh, vom Arm des falschen Manns umwunden, schlief Luisens Tugend ein. Ach, vielleicht umflattert eine andere mein Vergessen dieses Schlangenherz, überfließt, wenn ich zum Grabe wandre, an dem Putztisch in verliebten Scherz, spielt vielleicht mit seines Mädchens Locke, schlingt den Kuss, den sie entgegenbringt, wenn, verspritzt auf diesem Todesblocke, hoch mein Blut vom Rumpfe springt. Joseph, Joseph, auf entfernte Meilen folge dir Luisens Totenchor und des Glockenturmes dumpfes Heulen schlage schrecklich mahnend an dein Ohr. Wenn von eines Mädchens weichem Munde dir der Liebe sanft Gelispel quillt, bohr es plötzlich eine Höllenwunde in der Wollust Rosenbild. Ha, Verräter! Nicht Luisens Schmerzen, nicht des Weibes Schande, harter Mann, nicht das Knäblein unter meinem Herzen, nicht, was Löw und Tiger schmelzen kann. Seine Segel fliegen stolz vom Lande, meine Augen zittern dunkel nach. Um die Mädchen an der Seine Strande winselt er sein falsches Ach. Und das Kindlein in der Mutter Schoße lag es da in süßer goldner Ruh, in dem Reiz der jungen Morgenrose lachte mir der holde Kleine zu. Tödlich lieblich sprach aus allen Zügen sein geliebtes, teures Bild mich an. Den beklommnen Mutterbusen wiegen Liebe und Verzweiflungswahn. Weib, wo ist mein Vater? Lallte seiner Unschuld stumme Donnersprach. Weib, wo ist dein Gatte? Halte jeder Winkel meines Herzens nach. Weh, umsonst wirst, Weise, du ihn suchen, der vielleicht schon andere Kinder herzt, wirst der Stunde unseres Glückes fluchen, wenn dich einst der Name Bastard schwärzt. Deine Mutter, o, im Busen Hölle, einsam sitzt sie in dem All der Welt, durstet ewig an der Freudenquelle, die dein Anblick fürchterlich vergällt. Ach, mit jedem Laut von dir erklingen Schmerzgefühle des vergangenen Glücks und des Todes bittre Pfeile dringen aus dem Lächeln deines Kinderblicks. Hölle, Hölle, wo ich dich vermisse, Hölle, wo mein Auge dich erblickt, Eumeniden ruhten deine Küsse, die von seinen Lippen mich entzückt. Seine Eide donnern aus dem Grabe wieder. Ewig, ewig wirkt sein Meineid fort, ewig. Hier umstrickte mich die Hüder, und vollendet war der Mord. Josef, Josef, auf entfernte Meilen jage dir der grimme Schatten nach, mög mit kalten Armen dich ereilen, donnere dich aus Wonneträumen wach. Im Geflimmer sanfter Sterne zucke dir des Kindes grasser Sterbeblick. Es begegne dir im blut'gen Schmucke, geißle dich vom Paradies zurück. Seht, da lag's entseelt zu meinen Füßen, kalt hinstarrend, mit verworrnem Sinn sah ich seines Blutes Ströme fließen, und mein Leben floß mit ihm dahin. Schrecklich pocht schon des Gerichtes Bote, schrecklicher mein Herz. Freudig eilt ich, in dem kalten Tode auszulöschen meinen Flammenschmerz. Josef, Gott im Himmel kann verzeihen, dir verzeiht die Sünderin. Meinen Groll will ich der Erde weihen, schlage Flamme durch den Holzstoß hin. Glücklich, glücklich, seine Briefe lodern, seine Eide frisst ein siegend Feuer, seine Küsse, wie sie hoch auflodern. Was auf Erden war mir einst so teuer? Trauet nicht den Rosen eurer Jugend, trauet, Schwestern, Männer schwören nie. Schönheit war die Falle meiner Tugend, auf der Richtstatt hier verfluch ich sie. Zehren? Zehren in des Würgers Blicken? Schnell die Binde um mein Angesicht. Henker, kannst du keine Lilie knicken? Bleicher Henker, zittre nicht!